mal. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 118 des Newsbuildcasters Podcast. Aber sowas von. Wie mal der Max neben mir und... der Tobi neben mir. Genau. Ha! Wie geht's dir so? Sehr gut. Es ist wunderbares Frühlingswetter eingekehrt. Ja, ich war den ganzen Tag im Weinkeller. Ja, schön. Ja, nee, ist auch schön, aber... Ja, man macht ja dann den Wein, den man dann irgendwann am Wochenende auf der Terrasse im Sonnenschein trinkt. Ja, zum Beispiel. Und gestern war schon super Wetter. Heute ist der 16. März und heute war auch wieder super Wetter. Wahnsinn. Aber soll ja ab Samstag wieder regnen, glaube ich. Ja, es ist nicht so von allzu langer Dauer. Aber es war richtig warm. Ich bin heute im T-Shirt rumgelaufen. So. Ich hatte noch eine Weste dabei, aber die habe ich nicht angehabt. Die habe ich nicht gebraucht. Du bist schon Leben am Limit. Am Temperaturlimit. Ja. Auch am Limit ist unser Whisky. Ja. Und zwar ein J&B Pure Old Malt Scotch Whisky, 12 Jahre. Mhm. Ist J&B nicht diese ultra-riesen-Blended-Marke? Ich meine, die haben so ein gelbes, Etikett. Oder? Und ich dachte, die haben eigentlich nur so seltsames Zeug. Ja, aber scheinbar haben die auch Single Malt. Ja, weil normal ist, ich glaube J&B... Ist aber auch ein Blend, also ne? Okay. Ein Single Malt Blend. Ich glaube, also, J&B ist tatsächlich der meistverkaufte Whisky auf der Welt. Kann gut sein, ja. Warte. Weil so ganz viel so Bars und so ein Kram den benutzen. Ah, okay. Ne. Warte, ich... Egal. Live-Recherche. Aber andere deutsche Fox, diese grünen mit dem gelben Etikett in der roten Schrift. Ja, genau. Njam, aber 5 Amazon-Sterne, was will man machen? Ja. Nur 5 Sterne... Knallt schon ganz gut, passt auch gut zu Cola. Zum Beispiel, ja. Ah ja, auf jeden Fall haben wir einen 12 Jahre alten davon. Genau. Der müsste ja dann. Das war 12 Year Old Pure Malt. Ja. Und da ist tatsächlich auch nur Scotch drin. Und aus 12 Jahre alten, also der darf sich auch 12 Jahre alt nennen. Ja. Und ist Single Malt drin. Was denn da, wenn Space du auf halt. Facts gehst? Facts. Okay, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ich bin gespannt. Sollte wohl etwas mild, vielleicht ein bisschen fruchtig sein. Ich bin ja im, geh mal auf diese Getränke-Welt-Weiser-Seite Werbung. Man kann natürlich auch auf tausend andere Whisky-Seiten. Ja, zum Beispiel Heise Online-Preisvergleich. Die sind nämlich immer sehr gut beschrieben. Ich würde sagen, wir riechen mal rein, oder? Ja. Sehr süß und sehr gefällig gerade. Mhm. Schreibt irgendwie, ich habe gerade Bock auf einen Cocktail. Also ich glaube, da kann man gute Cocktails draus machen. Ja, glaube ich tatsächlich auch. Ja, schon so Sherry-Süße, so, also. Ja, ein bisschen Sherry ist mit drin. Ich finde ihn, aber was, also erwartet man ein bisschen glatt so, ne? Ein bisschen sehr. Ja, der ist sehr, gefällig, würde ich sagen. Ja. Ich würde es als gefällig beschreiben. Interessant. Also hier steht auf der Getränke-Welt-Weiser-Seite, dass man Pure Malt als Begriff nicht mehr verwenden dürfte. Heißt das, dieser Whisky ist etwa... Allerdings sind hier ungefähr auch alle die Hälfte aller Substantive klein geschrieben. Deswegen weiß ich nicht, wie vertrauenswürdig ich den gerade finde. Rieche jetzt so nicht viel. Also es ist sehr süß, so floral süß. Ja. Bisschen Sherry. Bisschen Sherry, vielleicht so ein bisschen. Bleibt so überhaupt nicht hängen, finde ich, oder? So ein bisschen, vielleicht so ganz, ganz kleines bisschen Vanille, so. Ja. Und du riechst echt so und ist direkt wieder weg, wenn du aufhörst zu riechen. Ja, also direkt so. Umgehend weg. Ja. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Wir probieren mal, genau. Sehr sanft. Sehr sanft. Die Süße so ein bisschen gefühlt sirupartig. Weißt du, was ich meine? Ah ja, so kristalliner Zucker. Ja, aber ja, also so schon, aber noch so flüssig irgendwie, so ein bisschen zähflüssig, aber so sirupartig, finde ich. Aber auch sofort wieder weg. Ja, irgendwie. Ja, vielleicht so ein bisschen gewürzmäßig noch, also ja, so ein bisschen Abgang, Würzigkeit so. Leichte Trockenheit, aber auch ganz wenig. Also hier ist wirklich das so. Das Assassin's Creed und dein Whisky, so. Ja. Ganz viel so. Kommt jedes Jahr einer raus und ist immer so ein bisschen, ja, sieht gut aus, ist auch an der Oberfläche vielleicht okay, aber da fehlt so ein bisschen die Tiefe. Aber dadurch vielleicht, also für so ein Cocktail, wo jetzt eine Whisky-Eigenschaft oder irgendwas, der Whisky nicht so krass selber rauskommen soll, sondern nur so eine Grundlage bieten soll. Ja, dafür so ein Old Fashioned zum Beispiel, ja. Könnte ich mir vorstellen. Das wird natürlich kein super spezieller Sonder-Old Fashioned, sondern so ein leckerer. Ja, ist vielleicht einfach auch sowas, wenn du gerne einen Whisky trinkst und also da kannst du halt so bedenkenlos ein Glas trinken auch. Oder ja. Mixen. So. Ja. Ja. So ein bisschen wie der Glenmorangie 10, muss ich sagen. Ja. Tatsächlich. Der tut auch keinen weh. Den finde ich noch besser, also der ist schon als Malt schon noch besser, aus so ja, zu trinken. Ja, aber klar. Ja. Ist ein guter, guter Mix-Whisky. Ja. So. Ja, stimmt. Wobei ich tatsächlich dann auch eher noch die 10 Euro drauflegen würde, um dann Glenmorangie zu kaufen. Weil den kann ich im Zweifel auch so trinken. Aber ja, stimmt. Den hier kann ich auch so trinken. Ne? Ich will es jetzt nicht übertreiben. Aber fände ich dann, den würde ich auch lieber mal so noch probieren. Ja. Und ich will immer noch unbedingt Old Fashions machen. Mit Glenmorangie. Ja, ich meine, damals auf dem Event mal gemacht. Der haben. Sommer kommt, ja. Die Terrassen werden gefüllt von, ja, wobei, Menschen und Cocktails. Wobei da mein Geiz nicht dabei anfängt, dass ich keine Lust habe, Glenmorangie für Cocktails zu verwenden, sondern dass ich keinen Bock habe, den Bitter zu kaufen für 18 Euro, 0,2 Liter oder so. Dieser Angostura Bitter ist ja wahnsinnig teuer. Ja, ich glaube, da brauchst du natürlich auch nicht viel von, aber dann denkst du immer so. Ja, da machst du echt immer nur so, so zweimal, wie so Tabasco-Würzen, so ein bisschen so drauf getippt. Naja. Aber ich meine, für den Spaß wird man es mal machen. Ja, klar. Schön. Ja, ja, kostet übrigens irgendwie was um die 30 Euro, ja. Der gute. Da würde ich jetzt trotzdem relativ niedrigen Preis, aber auch nicht unbedingt eine Kaufempfehlung. Dann lieber vielleicht noch 10 Euro mehr in die Hand nehmen und direkt einen leckeren Single Malt kaufen. Ja, es gibt ja auch für 30 Euro schon durchaus gute Single Malt. Ja. So. Oder vielleicht eine Nasabfüllung, die ganz gut. Also mittlerweile sind ja die Standardabfüllungen schon vom Preis oft hoch, haben wir ja schon oft thematisiert, aber vielleicht eine Nasabfüllung, die interessant ist. Ja, also ist ja mal gut probiert zu haben, aber es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ja. Vielleicht so ein bisschen Apfel, so frisch aufgeschnittener Apfel noch in der Nase. Ja, und sehr frischer Apfel. Vielleicht sogar eher so ein bisschen grüner Apfel. Ja, so grüner, frisch so aufgeschnittener. Relativ, ja. Also nicht so ein kräftiger, süßer Apfel, sondern eher so ein bisschen. Oh, Apfel ist ein gutes Thema. Oh. Sollen wir schon über. Achso, ja, oder? Ich bin ganz ehrlich, also. Ich, ja. Viel ich mehr gibt der jetzt auch nicht. Kein riesen Anreiz, den noch weiter drauf zu untersuchen. Ich finde da nicht so viel dran. Der reizt mich gerade auch nicht so. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank, Olaf. Ja, dem man vielleicht auch einfach mal öffentlich alles Gute und gute Besserung aussprechen kann. Jo. Ja, Äpfel. Ja. Und zwar war ich gestern. Viehzaufen. Ja. Fietz Was überhaupt nicht. Okay. Also man kennt ja hier so den Trierer Fietz, der aus Fietz-Äpfeln, das so sehr kleine, sehr saure Äpfel. Alten Batterien, die aufgestellt werden. Ja, und alten, was in so einer WD-40-Dose noch Rest ist, das kommt auch noch rein. Ja. Ja, auf jeden Fall, Fietz ist halt sehr sauer und wird ja nicht umsonst auch viel, also fast ausschließlich gemischt getrunken. Oder naja, gibt auch Leute, die trinken Fietz pur, aber das sind wirklich auch Leute, die mal ihr Leben ein bisschen hinterfragen sollen. Gut, ich trinke auch gerne mal Fietz pur. Naja, egal. Auf jeden Fall, Fietz ist halt sehr günstig und sehr, also, ja. Und, ja, ich war gestern bei Apfel im Glas. Ein Vertrieb von Apfel Wein und Schaumwein in Udelfangen sitzen die. Mhm. Das ist ja ein Dörfchen. Ja, kenne ich. Ja. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es war wirklich saulecker. Okay. Also er vertreibt halt größtenteils aus deutschen oder französischen Apfelwein und Apfelschaumwein. Ja. Also der bekannte, ja, Cider oder Cidre. Hat aber auch ein paar eigene Sachen mittlerweile, zwei eigene Sachen. Und ich bin wirklich absolut begeistert. Also die Cider und die Apfelweine waren schon sehr geil. Zum Beispiel einen sortenreinen Boskop-Apfelwein. Mhm. Und einen sortenreinen Apfelwein, der im Barrique-Fass lag. Der war auch mega geil. Okay. Was mich aber tatsächlich richtig aus den Socken gehauen habe, war die alkoholfreien, spritzigen Sachen. Also alkoholfreie... Das bin ich gerade nebenbei auf der Website. Ja, also diese Prisecco-Apfel... alkoholfreien Sachen. Ja. Das war wahnsinnig lecker. Also wirklich... Okay. Also du hast so... Also so richtig gute Aromatik... Ja. In einer schönen Aufmachung mit einem richtig guten, spritzigen, frischen Geschmack. Okay. Also kann ich mir unheimlich gut so als, wie soll man sagen, als alkoholfreie Alternative zu einem Sekt oder sowas. Ja. Auch ja, so richtig zum Essen und so. Ja, kann also es ist wirklich, wirklich unheimlich gut, ey. Auch gerade nur der Beschreibung nach direkt mitgedacht. Ja. Hängt aber auch, also gibt ja auch mittlerweile immer mehr, auch gute Restaurants, die das ja auch anbieten. Ja. Also parallel begleitend alkoholfreie Essensbegleitung. Ja, weil also alkoholfreien Wein aus Trauben kannst du halt überhaupt nicht trinken. Das ist richtig abartig. Ja. Aber die alkoholfreien Sachen sind wirklich richtig klingt geil. Spannend. Also ich war wirklich da und hab schon gedacht, ja, wird bestimmt cool und lecker, weil ich mag Apfel ja auch sehr gerne so, die Frucht. Aber das war wirklich richtig lecker. Also wirklich... Richtig geil. Spannend. Weil ich habe halt auch für, jetzt bin ja am Samstag, Sonntag in Utrecht. Ja. Und wir sind halt auch eingeladen. Ah, ja, ich entsinne und ein mich, Läufer ist, trinkt keinen Alkohol und ist auch noch Veganer. Ja, was bringst du von der Mosel mit? Es ist schon schwierig so. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, probier ich mal diese alkoholfreien, weil das ist super interessant. Und die sind halt, ein paar Sachen bio, vegan. Alkoholfrei und schmecken halt auch. Weißt du, das kannst du halt wirklich gut mal so bei einem besonderen Anlass aufmachen. Auf jeden Fall. Klingt echt interessant. Ist gerade, und das meine ich, sag ich direkt vorher, gar nicht böse, ist nicht ganz günstig. Nee, ist tatsächlich nicht ganz aber günstig, auch ja. Wahrscheinlich einfach fürs Produkt und ist wäre mir das auch einfach wert. Also, ne, jetzt, ob ich meine, ich trinke ja. Wenn ich einen guten Sekt aufmache, den ja zum Genuss und nicht zum Betrunkenwerden. Ja. So, also, und wenn ich jetzt dann der Unterschied, da ist ja eigentlich kein Unterschied da, ob ich jetzt einen guten Apfel Prosecco Cuvée trinke, den ich hier gerade vor mir habe auf der Webseite, oder eine Flasche Sekt für 10 Euro, weil das erfüllt ja das Gleiche, es ist ein interessantes Getränk, das eine komplexe Geschmacksstruktur aufweisen kann und an der ich mich erfreue. So. Ja. Und ist das, halt auch, also wie er mir so erklärt hat, also ist halt natürlich auch sehr aufwendig produziert. So ja, und klar. Sehr, also, mit sehr viel hohen Standards und so. Ja. Und deswegen ist, sage ich mal, auch für eine alkoholfreie Apfelsecco-Sache 10 Euro wert. Ja. Ist auch übrigens nicht zu verwechseln mit ja, warum, wenn ich was Spritzeliges und Apfeliges haben will, trinke ich eine Apfelschorle. Nee, ist halt, nee, ja, ist halt rein, ist halt, ne? Also ja, ist halt nur Apfelsaft mit Kohlensäure. Richtig. Und was wirklich der Burner ist, müssen wir auch unbedingt mal probieren, war der Apfelwein, der im Barrique-Fass gelegen hat. Okay. Von ihm selbst. Hat er den schon drauf? Ich weiß gar nicht, auf der Seite. Sieht nicht so aus. Nee. Ja. Und das war so abartig krass. Wirklich, okay. Also du konntest dir nicht vorstellen, dass Wein so oder Apfelwein so schmeckt. Das war okay, wirklich krass. Super krass. Ja, also er ist auch ein super sympathischer Typ, bietet auch Proben an und man kann da immer hin, wenn er will. Ja. Wenn man will oder das ist wirklich einfach geil. Ja. Also ich war absolut fasziniert davon. Interessant. Eine kurze Anekdote, ich habe auch eine Erfahrung mit alkoholischen Apfelprodukten gemacht. Oder ja. Zwei Sachen. Einmal noch kurz zum Fietz. Ich finde, also Fietz ist für mich, Fietz Sprudel als eine Art bisschen herbere Apfelschorle, ist im Sommer, also davon trinke ich jetzt auch nicht viel, aber davon so als so ein, an so einem Sommerabend ist oder warm, ja, als erstes Getränk, so als Erfrischung auch, wenn du irgendwo einkehrst, finde ich es sehr, sehr schön. Ist nichts, was ich jetzt über den ganzen Abend trinken wollte. Ja, so funktionieren aber die Sachen halt auch sehr gut, ne? Das. Ja. Und dann zweite Anekdote, wir haben am Wochenende zusammen mit den Bad Homburg Sentinels trainiert und gegen die auch ein bisschen gespielt. Und danach gab es noch so, hatten die ein paar Getränke hingestellt und gab es ein bisschen was zu essen noch. Sehr nett. Und ja, ich bin zielstrebig auf eine Kiste zugegangen, die sehr nach Apfelschorle aussah. Hab mir das Getränk geöffnet und dann war es Gespritze. Weil Rhein ja natürlich in der Nähe von Frankfurt. Ja. In Hesse. Ja, war nicht so geil. Dann lieber viel Sprudel, sag ich ganz ehrlich. Irgendwie, ja, ist so ein bisschen anders. Ist so ein bisschen, ja, war nicht so. Also ich hatte Durst, das ging dann auch klar, aber ich, ja, hatte Durst. Ich hatte Durst, ja. Und ja, weil ich eben das erwähnt habe mit so Saftbegleitung und so. Ja. Und zwar habe ich den, der gute Holger Klein macht ja den, kennst du den Hock die Her Podcast? Ja, vom Namen, aber tatsächlich noch nicht gehört. Genau, und irgendwie, also der Holger hat halt getwittert, gibt zwei neue Folgen, dann bin ich nochmal draufgegangen und da will ich auch noch mehr von hören, weil das sind wirklich interessante Leute. Ja. Also der Holger Klein führt halt einfach Gespräche mit Leuten aus Bayern. Viele, die irgendwas produzieren, Handwerker, aber auch Winzer. Ja, und da ist eben auch der Chefkoch vom So Sein Restaurant. Ah, guck mal hier, Heimann Löwenstein. Das da in der Nähe von Nürnberg ist und auch so einen ziemlich sehr regionalen und lokalen und saisonalen Ansatz verfolgt und der erzählt halt eben auch darüber, dass er dadurch komme ich jetzt drauf, dass er eben selber einfach nicht viel Alkohol verträgt und deswegen gibt es bei denen halt auch eine Getränkebegleitung, eine nicht alkoholische Getränkebegleitung. Ja, ja. Oder zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn ich es richtig rausgehört habe, sozusagen, okay, ich hätte gern vielleicht zwei Weine, so, das reicht mir, weil wenn ich halt sieben Weine trinke, wie bei der Weinbegleitung, bin ich dann noch besoffen. Ja. So, sondern zwei und sonst kriege ich halt was anderes gebracht. Also halt auch nicht nur irgendwie den Saft, sondern der hat halt schon ja, ein bisschen halt nur Wasser erzählt. Oder so, ne? Wasser ist bei denen im Menü drin, was ich voll geil finde, muss ich echt sagen. Ja. Da will ich jetzt auch unbedingt hin, weil der Podcast war sehr interessant. Ja, und ist halt auch so, also. Aber da kam ich jetzt drauf, so, ne? Also, warum nicht eben was Alkoholfreies trinken? Ja, gibt's was ja halt auch eben geile nicht, Sachen. Ne? Cola oder auch Apfelschorle ist halt auch schon was zum Essen nicht gut trinken kann, finde ich. Ja. Nee, und ist halt auch so, also, ich habe jetzt zum Beispiel, außer jetzt die zwei Gläser Whisky bei unserem Podcast. Ja. Auch seit dem Urlaub, jetzt bis zu dem Wettkampf am Sonntag, mir aufgetragen, keinen Alkohol zu trinken. Ja. Und ja, wenn man dann schon keine Cola oder Fanta oder Mezzomix oder wie das alles heißt, Softdrinks trinken will, dann wird schon echt kompliziert, mal was sich zu genießen, also so zum Genießen zu trinken. Ja. Tee halt. Tee, ja. Und sonst, ja. Ja, das ist schon Säfte, schwierig. Aber. Ja. Ja, kann ich schon verstehen. Ja, und ist ja auch also, echt dieses, also haben wir auch gestern drüber geredet, so, du hast irgendwie eine Feier oder ja, Hochzeit oder was weiß ich. Und dann eine gute Alternative, eine alkoholfreie Alternative anzubieten, wo auch nicht irgendwie, ja, nicht halt O-Saft mit Sprudel ist, so, weißt du, als Sekt vorneweg. Ja. Und auch nicht dieses, also das sieht halt ja auch gut aus im Glas und so, und da kommt halt keiner fragen, so, also kann ich mir durchaus vorstellen, haben Frauen auch nicht immer so Bock drauf, ja, warum trinkst du gerade nichts? Bist du schwanger? Müssen wir irgendwas wissen? Ja, aber oder, gut, wer so weit fragt, der ist ja auch einfach dumm im Kopf. So. Also, wann war denn das? Irgendwie hatte Sabrina ja, auch, musste Medikamente nehmen, kein Alkohol. Es gibt ja so viele Gründe, warum du nichts trinkst, ja. Mal davon abgesehen, dass du vielleicht einfach keinen Bock auf Alkohol ja, hast. Ja, so, ne? Gibt so viele gute Gründe, die ja einfach keinen Schwanzwart angehen, so. Ja, aber es ist auf jeden Fall schon eine krasse gesellschaftliche Konvention, so. Alkohol ja, trinken Fall. Und Fleisch essen. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Auch kein Hähnchen? Der Klassiker. Nee, kann ich schon nachvollziehen. Gut. Ja, aber wo wir gerade bei Essen sind, oder hast du noch ein Thema? Nö, wir können mal mit Essen weitermachen. Ja. Und zwar hatten wir eine Speisekarte zugeschickt bekommen. Endlich fruchtet hier mal was. Endlich fruchtet mal was, ja. Nicht nur, dass man uns jetzt auch über Patreon hinaus bei Steady unterstützen kann. Ein neues deutsches aufstrebendes Unterstützungsportal. Ja. Nein, wir bekommen auch Speisekarten. Ja, richtig. Und zwar hat uns der Christian Bartel, genau, der sich gerade in der Schweiz befindet. Ja, der war in der Schweiz. Oder war in der Schweiz. Hat. Ja. Und der hat die Speisekarte des Hotels, in dem er wohl, wenn ich das hier richtig sehe, genächtigt hat, geschickt und meinte, die wäre ganz interessant. Ja. Und da sage ich mal, ich habe nur einen kleinen Blick mal auf Spoiler fliegen lassen. Da hat er den richtigen Riecher gehabt, glaube ich. Wo fangen wir denn da bitte an? Ja. Also, wir sind jetzt auf der Internetseite, die da heißt www.florida.ch. Ja, ist schon gut. Ja. Da fängt schon an. Florida in der Schweiz ist auf jeden Fall schon mal. Studen, scheinbar. Ach so, aber so meinst du. .ch ist ja. Ja, also, da fühlt man sich gleich auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, also noch mehr im Urlaub. Man ist nicht nur in der Schweiz, denn, sondern auch. Ja, noch. Man ist im Truppenpflanzen-Restaurant. Ja. Florida. Ganz wichtig. Alles schön in unterschiedlichen Grüntönen gehaltener Schriftzug. Die Palme als Tee bei Restaurant, also als zweites Tee. Also das ist schon wirklich ein, da hat das ein Grafiker ins Gesicht. Da hat ein Grafiker also auf jeden Fall richtig aus dem Vollen geschöpft. So. Ja. Das ist wirklich richtig geil. Sieht also, auch einfach nicht aus von allem. Es sieht aus wie ein Online-Shop und nicht wie ein Restaurant. Ja, es könnte ein Online-Shop für Gartenartikel sein. Richtig, so ja. Sieht's aus. Von der ganzen Aufmachung her. Oh. Ich will ja eigentlich gar nicht so krass, also ne, eigentlich wollte ich ja gar nicht so. Vielleicht lieber reden. Christian, also wir werden ja die Folge auf Facebook publishen und du likest ja auch immer die Folgen, habe ich glaube ich gesehen. Da könntest du vielleicht mal schreiben, ob das Restaurant oder das Hotel denn gut war oder also wie so dein Eindruck da war, weil ja. Natürlich die oh. Ja. Alter, ja. Weil die Seite ist schon ein bisschen hart. So. Ja, und dann sind halt unten erstmal oben Essen fotografiert, ist auch immer super geil. Ja, also man geht erstmal auf Speisekarte / Mittagsmenü, das ist so ein Reiter. Ja. Da ist oben direkt schon mal der erste Beweis, warum man, also ein schlechtes Bild von was zu essen ist halt immer schlechter als kein Bild von was zu essen. Und ja. Essen gut zu fotografieren ist schwierig. Ja. Vor allem so mit Licht und Schärfe. Ich glaube, dass so. Ja, das Bild ist unscharf, schlecht belichtet. Ich glaube, dass es sieht gar nicht mal jetzt wirklich katastrophal aus, das Essen. Aber es ist schwer zu sehen, was es ist. Ich würde sagen, also rechts ist auf jeden Fall so ein Salat, dann irgendwie ja, so eine. Eine Pekannuss liegt da drauf, ein paar Schnipsel Apfel. Apfel, ja. Parmesan oder so. Nehmt dran eine Creme mit. Lachs? Nee, ich glaube Grapefruit. Oder Grapefruit. Grapefruit. Schwierig. Ja. Von daher lieber kein und Bild. Und Pistazien, ja, könnte der Nachtisch dazu sein. Vielleicht einfach eine gute Beschreibung. Aber gucken wir doch mal auch aber, an. Nee, aber wie oft ist mir das schon aufgefallen, auch, also es gibt mehrere Restaurants auch in Trier, denen ja. Ich auf Facebook folge, die immer ihr Essen fotografieren und da hochstellen. Und macht das einfach nicht so. Nee. Also wenn du das halt nur mit deinem Smartphone fotografierst, Macht das einfach nicht. Das ist auch nicht schlimm. So. Ich muss das Essen nicht sehen. Erst wenn ich das auf dem Teller habe, das ist okay. So. Besser kein Bild als ein schlechtes Bild. Okay. So, naja, wir können unten auf jeden Fall auf lustige Links klicken, die zu PDFs führen, glaube ich, ne? Ja, so in etwa, ja. Ganz viel, da gibt's schon mal ganz viel, also es gibt hier auch unterschiedliche Restaurantscheiben, aber ich sehe hier Speisekarte, Truppenrestaurant, Speisekarte, Seestube. Jetzt wird mich aber interessieren. Aber See hatten wir das letzte Mal schon, deswegen. Jetzt wird mich interessieren natürlich, ob auch die Restaurants dann so themenmäßig, also die Tropen, so ganz viel Palmen und so ein bisschen warm und hohe Luftfeuchtigkeit, damit du dich auch beim Essen schön angestrengt fühlst. So. Ja, sehr gut. So. Naja, gehst du mal aufs Tropenrestaurant? Ich gehe mal aufs Tropenrestaurant, warte, da bin ich schon da. Ja, es ist 10 PDF-Seiten. Ich glaube, die gehen wir nicht ganz durch. So, also was schon mal auffällt, auch wenn du nicht lesen kannst, kommst du in diesem Restaurant gut klar, weil oben gibt es 3 ganz große Symbole, so runde Plaketten, würde ich sagen. Mhm. Vegan, laktosefrei und glutenfrei. Und hinter jedem Gericht sind diese 3 Stempelchen, würde ich mal sagen. Wow. Ja. Ah, übrigens auch 2. Und die sind oben so groß, diese Symbole, als ging es um irgendeine Demonstration oder so. Ja, das stimmt. Ja. Ah. Ganz schlimm. Ist aber auch schön, weil alles zweisprachig gehalten ist, weil wir sind ja nicht nur in der Schweiz, auch noch in Florida und da ist natürlich Deutsch und Englisch. Deutsch und das, also, ja. Nee, das ist Französisch. Meinst ja, Französisch und Deutsch, so rum. Ja, ja, und dann gibt's hier ein bisschen Suppen und kalte Vorspeisen, alles so, ja, nichts Besonderes. Aber auch schön, auch einfach so in Areal mit groß, also weil Überschrift dick und unterstrichen. Sieht halt und aus wie so ein Flyer. Ich weiß halt auch nicht, wie die Umsetzung davon im Restaurant ist, aber scheint es ausgedruckt in so Klarsichthüllen. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Florida-Spezialitäten. Warte, ne, ich will ja schon mit den Vorspeisen bitte anfangen. Jo, aber wir gehen doch jetzt keine 10 Seiten durch. Nee, aber nur mal gerade noch 3 andere Karten. Ach so. Das ist, guck doch, hier Suppe, so, Bouillon, okay, Suppe, Tomatensuppe, mit Ei, Kürbis, okay. Alles relativ Standard. Alles normal. Krevettencocktail ist natürlich auch mal schön. Salat mit Nüssen, ohne Nüsse, Tomaten, gemischt. Ja, okay. Ja. Florida Spezialität. Ja. Fondue. Okay, es hat so ein Schweizer Ding. Nach Winzerart. Kann ich jetzt auch nichts, wobei, ja, okay. Aber das ist auch schön, mit Rindfleisch und im Rotwein, das macht schon Spaß. Und da kann man sich auch echt schön den Abend mit vertreiben. Also so. Gut, ne, da gibt's jetzt, kann man butterzartes US-Beef dazu. Gut, sehen. Wir sind ja auch aus Florida. Richtig. Ich meine, die Schweiz-Florida-Connection macht für mich immer noch keinen Sinn, aber vielleicht wurde er ja schräg geheiratet, keine Ahnung. Naja, dann kann man vielleicht sind ja auch Leute von Florida ausgewandert in die Schweiz und wollen da jetzt ihren floridanesischen Traum. Nur zunehmend machen mich die bunten Symbole aggressiv. Und man kann unterschiedliches an Beilagen, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann an Beilagen, ist hier einzeln aufgelistet. Ja, so kommt man dann auf 10 Seiten. Ist ein bisschen wie eine Hausarbeit schreiben, da listet man alles nochmal ein bisschen länger auf, dann kommt man auch auf die entsprechende Seitenanzahl. Und auch Soßen kannst du auch wählen. So. Ja. Aber ich glaube, das ist passend zum Zum Fondue. Ist das zum Fondue, gell? Ja, zu der Spezialität. Also kannst du entweder, was ist das, Rotwein oder Käse, ne? Mhm. Okay, oh ja, jetzt geht los. Spezialitäten und Traditionen. Ganz viel Steak. Und andere Fleischsachen. Alles mögliche von Fleisch. Liest sich alles nicht schlecht. Aber was denn Spezialitäten und Traditionen? Ja, vielleicht ist das so eine Schweizer Art, Sachen zu betiteln. Oder okay. Jo, Rindsfilet mit Bernaysoße und so. Alles, wenn das gut gemacht Rindfleisch ist. Rindfleisch-Tatar ist ja auch, also wenn das geil ist. So. Also hier auch mit aber ich glaube, wir steigen erst. Mittelscharf mit Cognac, Calvados oder Whisky. Klingt echt nicht schlecht. Also das ist halt tatsächlich so eine Sache. Muss ich sagen. Du hast, da habe ich ein bisschen anders erwartet. Aber die Sache ist wieder die. Guck mal, wir sind jetzt auf Seite 4. Jetzt kommen noch. Wie viel Gerichte da einfach gibt. Ja, eben. Das kann eigentlich nicht in so einer wahnsinnig geilen Qualität umgesetzt werden alles. Ja, weil, keine Ahnung, du hast ja allein 6 Sachen bei Tradition. Dann herrlichen Tellergerichte sind ja nochmal 10. Hä? Ach so, okay. Die schneiden das Entrecote beim A ohne Fett sind 160. Ich war gerade verwirrt. Ah, okay. Ich habe gerade gedacht, das wäre jetzt auch noch so ein Hinweis. Dieses Gericht enthält kein Fett. Entrecote mit Bernays-Sauce und Pommes frites. Kaum. Aber so verwirrt mich diese blödsinnige. Und dann noch blau. Ach nee. Ganz schwierig. Ist auch völlig unübersichtlich. Also, diese Symbole da, die sind echt krass. Also wirklich, ja. Also auch so richtig, also über die Schrift raus, so. So, ich glaube, jetzt wird's schlimm. Aber pass auf, jetzt kommen ganz viele andere Einflüsse. Ein Cheeseburger. Okay. Okay, klar kann man das machen. Steak Cheeseburger schließt du noch nicht aus, aber Fondue, das ist so ein bisschen alles. Schnitzel. Ja. Kalbsgeschnetzeltes an Curry-Rahmsoße mit Früchten und Reisling. Dann haben wir noch so ein bisschen die asiatische Richtung, ja. Kalbsrahmschnitzel. Okay. Noch mehr Steak und Entrecote, 127 verschiedene. Ja, Pferde-Entrecote auch noch. Okay. Was denn jetzt? Vielleicht kommt mein Lieblingskategorie. Aber erstmal so. Fisch. Jo, gibt's zwei. Nee, aber was ich jetzt auch wieder nicht verstehe, so. Also du hast schon unter Spezialitäten irgendwie 4 Steakgerichte und dann hast du aber unter. Ja. Oder nee, dann ist alles Steak. Ja, ja. Okay. Dann hast du 6 Steakgerichte und dann hast du aber nochmal 3. Untertellergericht nochmal 3 Steakgerichte. Zugemüllt. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen sputen. Ja. Ah ja, Fisch. Gut, ja gut, Fisch ist ja okay. Hatten wir letztes Mal. So, jetzt Fitness. Fitness-Teller. Ja. Was? Salate mit. Ja, ist eigentlich immer nur Salat mit Fleisch. Oh, aber Pferde-Entrecote. Nee. Nee, ist auch Tatar. Okay. Garniert mit frischen Salaten, ja. Okay, ja, kann ja vielleicht ganz geil sein. Ist aber geil. Fitness geht fit, also wirklich gesundes Essen geht nur Salat mit magerem Fleisch. Sonst, wobei Pferde und Trikot. Gut, die Sache ist jetzt, also was mich jetzt nochmal stutzig macht, jetzt gibt es hier Veggie und vegane Gerichte. Wofür brauche ich denn dann die Essensampel in Form der Symbolen, wenn ich dann auch eh noch ein eigenes veganes. Vegan kam übrigens bisher vorher genau 2-mal auf der Karte vor, ne, ein paar Mal öfter bei den Salaten vorher, so, ah, jo, bei den Vorrat. Da könnte man, nee, da stimmt mir einfach viel. Veggie Cheeseburger, stelle ich mir auch schon schwierig. Veggie Cheeseburger, ja, ist ja dann mit Analogkäse. Ah ja, da finden wir aber auf jeden Fall auch nochmal die, asiatische Variation. Und dann kommen jetzt noch kalte Wurst- und Fleischteller. Mit spezifisch angesetzter Fleischteller-Florida. Geil. Schinken 65 Gramm, Bauernwurst 30 Gramm, Salami 30 Gramm, Rohschinken 35 Gramm, Bündnerfleisch 50 Gramm. Kleinigkeiten. Kleinigkeiten gibt's auch noch. Oh, das ist so herrlich. Kinderteller. Und um diese Kinderteller herum hat nochmal der Grafiker gewieft in die Word Clip Arts Schublade gepackt und hat hier noch ein paar Disney Clip Arts. Ich glaube, ich verlinke das mal der Legal Abteilung von hier. Disney. Von Disney. Da ist aber ganz schnell der Ofen. Schön ist aber auch wieder links, die Mickey Maus ist dreidimensional, rechts der Goofy ist nur zweidimensional. Also das ist mal schon noch so. Der Pelikan hat überhaupt nichts damit zu tun. Die heißen aber auch alle noch so. Donald Duck, Captain Iglo, Bonanza, Mickey Maus Teller. Goofy Teller. Jo. Naja. Wie dem auch sei. Okay, es kommen ganz viele Getränke, die können wir uns sparen. Okay. Alter, wie viele Getränke haben die denn? Da gibt ja allein eine Seite Kaffee-Tee. Ah ja, gut. Dann hier Wein. Ja. Aber es gibt ja auch nochmal eine Weinkarte. Ja, okay. Aber so, momentan, krass, Aktion, Schnitzel aus aller Welt. Das wie kann man das dann noch zusätzlich so disqualifizieren? Ja, jetzt ist aber auch, weißt du, völlig andere Schriftart. Also irgendwie so jetzt... Vor allen Dingen aus aller Welt heißt wirklich... Ja, stimmt, ist echt eine andere Schrift. Ja. Zumindest die Schnitzel sind, keine Ahnung, komische Schrift. Schnitzel aus aller Welt, Chefsalat. Ist auch gut. Ja, sehr gut. Und dann, das ist übrigens hier, mit Apfel, Pekannüssen, Parmaschinken. Das könnte der könnte sein, der das, abgebildet. Könnte das Gericht vom Anfang sein, ja. Jo, und dann halt so Klassik, aber... Aber bleiben wir vielleicht mal, also klar, ne, so gibt Hawaii-Schnitzel, Cordon Bleu, Jägerschnitzel, Berner, das muss dann, ja. Chinesisches ist aber auch. China-Style ist Putenbrust. Südafrikanischer Victoria-Barsch ist eigentlich auch kein Schnitzel, naja. Ja, gut. Aber ganz wichtig: Florida-Schnitzel. Schweineschnitzel an Früchte, Curry-Rahmsoße mit gehobelten Mandeln und Reis. Eieiei. Alter, euer Ernst? Immer ein Schnitzelkarte und wir haben ein indisch angehauchtes Gericht auf der Karte. Jo, ich mach einfach die Soße drauf, schmeiß ein paar Mandeln drauf. Weil ja, ey. Vor allem, ey, da musst du doch, ja gut, wer weiß, wenn du den ganzen Tag so Ski gefahren bist oder so, dann hast du vielleicht Bock auf so einen Rahmschnitzel mit. Aber nicht in der Bude, Mann, ey. Wenn ich da sind bestimmt jetzt ungefähr 7.000 bis 8.000 Gerichte auf der Karte. Ja. Er gibt übrigens auch einen Veggie-Schnitzel. Ja, natürlich. Ein Gemüseschnitzel. Mont-Blanc-Schnitzel. Ja. So, jetzt, okay, du wolltest noch auf die... Alter. Ja, die Weinkarte... Das Set, solange es Set, sagt der Schweizer scheinbar. Ja, die Weinkarte ist auch mit feinsten Symbolen unterteilt. Und zwar gibt es dort oben abgebildet drei rote Trauben, die also immer nur, also einmal wenig ausgefüllt, dann mittel ausgefüllt und ganz ausgefüllt in roter Farbe, dann sagen, also leicht, mittel, schwer und das auch nochmal für Weißwein. Ich muss übrigens sagen, dass das, glaube ich, Flaschenweinverkauf ist, weil hier sind Preise zum Mitnehmen und sind nur Flaschen. Ah, Takeout, oder? Okay. Ja. Also ist das nicht die Weinkarte? Also gut, doch, wahrscheinlich kannst du auch mitnehmen können, ja, aber. Ah ja, und du hast auf jeden Fall neben jedem Wein so eine Traube. Ja. Also so eine Word-Traube. Wow, ey. Da ist echt jemand richtig stolz auf seine Grafikkünste gewesen. Ja, vor allem, du hast da auch 1000 Schriftarten. Also du hast den Wein in der Schriftart, dann hast du die Rebsorte in der Schriftart, dann hast du noch die Qualitätsstufe und in einer anderen Schriftart, dann hast du noch die Herkunft, nochmal in einer anderen Schriftart und dann hast du unten drunter noch eine Beschreibung, nochmal in einer anderen Schriftart. Jo, und aber nur vom Hörensagen kennt man auf dieser Karte Leerzeilen. Ja, also da wird man nicht irgendwo gesagt, okay, jetzt lass mal ein bisschen Abstand zwischen den Einzelnen. Nein, direkt untereinander. Stimmt, ja, ist immer alles untereinander geschrieben. Keinerlei Leerzeilen. Ja, so langsam kriegst du auch ein bisschen Kopfschmerzen. Wobei hier sind jetzt ein paar. Ja, also Formatierung. Oh. Alter, was ist denn jetzt los? Ja, ein Zitat vom Baron Philippe de Rothschild. Beine sind wie eine Frau. Unbeständig, zurückhaltend und schwer zufriedenzustellen. Wann immer man sie öffnet, wow, riskiert man enttäuscht zu werden. Wow, sind sie aber in Form. Und da sind sie aber in Form und das sind sie bei guter Pflege meistens. Welche wonnen? What the fuck? Jetzt würde ich aber tatsächlich mal gern wissen, ob da tatsächlich ein Zitat, also da könnte man auch einfach, könnte auch einfach einer geschrieben haben, so. Google das. Klingt gut auf Facebook. Scheinbar, aber ist bestimmt auch so, ist wahrscheinlich in etwa so, ja, so wie Marc-Uwe Kling in den Känguru-Dingern immer die Zitate zuordnet. So ist das wahrscheinlich auch. Ja. Würde ich mal sagen. Nur, dass so ein Eins ist, was halt jeder einfach... Ist halt auch schön, weil es so romantisch mit Herzchen geschmückt ist und wenn man sie öffnet. Aber schon, ne? Ist unverkäuflich übrigens. 320 Franken die Flasche. Chateau Mouton Rothschild. Verkaufen sie auch. Dafür kann man auch einfach schon mal für so ein paar Rothschild-Weine so ein geiles Zitat da reinklatschen und ein paar Herzen drumherum hauen. Ja. Ja, ich würde das gerne mal mit so ein paar Gender-Leuten besprechen, dieses Zitat. Ja. Ja. Was sagt eigentlich Alice Schwarzer zu diesem Zitat? Man muss sich das einfach nur mal... Wenn man, also, man muss das nur mit dem Wein mal wegdenken. Ey. Das ist total geil. Eine Frau ist unbeständig, zurückhaltend und schwer zufriedenzustellen. Wann immer man sie öffnet, riskiert man enttäuscht zu werden. Ist sie aber in Form und das sind sie bei, ist sie bei guter Pflege meistens, welche wonnen? What the fuck? Könnte von so einer Fitnessseite auf Instagram sein. Ja, oder so ein, ja, irgendwie so, ach, wie heißt es denn noch hier? Und die können auch eine Flasche Wein trinken, weil die kotzen die eh nachher raus. Dann die Flasche Wein, okay, aber dazu so einen schönen Fitnesssalat. So. Ja, jetzt gucken wir aber auch eine abartig riesige Weinkarte. Aber wenn das tatsächlich so eine Art Handel ist, dann ist das ja nochmal ein bisschen was anderes. Vielleicht haben die ja nicht alle offen. Aber auch dazu wieder, also immer noch diese die Karten von den Anbauregionen und so dazu. Und ist übrigens kein einziger deutscher Wein auf der Karte. Man mag uns nicht, so. Aber sonst von überall. Chile, Frankreich, Über. Spanien, Schweiz, Österreich, Frankreich. Also ich meine, finde ja schon ganz gut, dass ein großer Teil der Weine aus der Schweiz ist, dann ist wenigstens halbwegs regional. Ja. Behaupte jetzt mal, na gut, sind mehr. Italien, Fragen. Ja, gut. Okay, aber jetzt noch als kurzen Abschluss zu diesem Thema. Wir haben sehr viel, aber ich finde es okay, dass wir viel Zeit drauf wenden, weil wir haben ja mal eine Zusendung gekriegt. Das ja. Kann man ja mal ist ja auch die erste Länge. Karte so, man muss ja da immer noch ein bisschen. Und, oh, Alter, was denn da los? Oh, krass. Ist das Menü zum Valentinstag? Nein. Frage. Nicht ganz. Es ist das Menü-Moment. Das Tropenpflanzen-Menü. Nee, okay. Ich weiß ja, was ist, aber ich will es dir nochmal zeigen. Menü? Muttertagsmenü. Richtig, ja. Ah, schön. Schon mal für den 14. Mai ist schon mal eingetragen. In 2 Monaten ist Muttertag. Besorgt jetzt schon mal gute Geschenke. Oder ladet sie doch mal aufs Muttertagsmenü ins Tropenrestaurant Florida ein. Aber wie mass, wie, also, Alter. So. Also irgendwie so eine ganz verschnörkelte Superschrift hatten sich da ausgedacht. Und dann so gemalte Herzchen so drin. Clipart. Clipart. So, ja. Jetzt frage ich mich, rote Herzen bei der Mama, da musst du schon auf jeden Fall 40 sein und noch ja, zu Hause wohnen, oder? Nee, das ist ja nicht, was ein Kind der Mutter schenkt, sondern der Mann der Frau, der die Frau sonst nicht achtet, so. Der auch am Muttertag einmal... Okay. Das ist für den Mann, der zweimal im Jahr Blumen mitbringt. Ah, einmal am Muttertag und einmal zum Geburtstag. Also ich dachte einmal zum Weltfrauentag. Nee. Okay. Weil, ja, weil Jubiläum oder so vergisst man. Ja. Weltfrauentag hat man noch gar nicht... Hey, Blödsinn. Man hat ja eine Frau. Warum soll man noch einen Weltfrauentag machen? Ja, stimmt. Ich habe ja meine Frau. So. So, und der Mann, der zweimal im Jahr Blumen mitbringt, der geht auch am Muttertag, sagt er hier... Ich lade dich mal auf einen Kalbschnitzel. Der drückt dem Kind die Blumen in die Hand und sagt, schenkt der Mama die mal und wir fahren jetzt essen. So. Ja. Und dann gibt's ein lecker Menü. Aber vorher, oder nee, dann zwischen nach Hause kommen und dem Dessert zu Hause nochmal kurz bei der eigenen Mutter angerufen, weil der muss man auch zum Muttertag gratulieren. Oder, ja, richtig. Oder das was, genau. Ja, nee, die eigene Frau kriegt Blumen, aber die Mutter lädt mal zum Essen ein. Ja, deswegen habe ich mit ja der gedacht, Frau zusammen. Ist okay. Das ja so schwierig mit den Herzchen. Ja. Weil ist ja so ein bisschen, in der Schweiz Inzest, ich weiß nicht, ist das da legal? Finde ich jetzt nicht ganz so krass problematisch. Okay, ja, ich finde diese Herzchen unheimlich hässlich. Die sind, ja, also ich meine, an und für sich finde ich jetzt Herzen und Muttertag jetzt nicht so krass problematisch. In der Form, naja, nicht so der Hit. Ah ja, auf jeden Fall Vorspeise. Prosecco-Cremesuppe mit Rauchlachsstreifen und Bärlauch-Coutons. Ja. Ja, ist okay. Also ich glaube, das Menü ist jetzt gar nicht so krass kacke, so, ne? Aber die Aufmachung ist einfach wieder der Hit, so. Duett vom weißen und grünen Spargelmus mit Blattsalat, Bouquet und Himbeerdressing und Kräutercrostini. Da kann ich dir sagen, Himbeerdressing schmeckt ganz schlimm. Das ist so mit Himbeer-Balsamico gemacht. Ah, okay, gar nicht gut. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Glaube ich nicht. Nee, sehr süß, sehr so, bisschen künstlich nach Himbeer. Ah, vielleicht so eher so, auch so ein bisschen zu dick und so, ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Und dann Kalbschnitzel an, oder wolltest du dazu noch was sagen? Nee, ich frage mich gerade, was hausgemachte Teigwaren sind. Aber gut. Kalbschnitzel an Steinpilz, Rahmsoße, buntes Frühlingsgemüse, hausgemachte Teigwaren. Nudeln. Oder? Keine Ahnung. Ja. Ist ja sonst keine... Ja, kann ja nur eigentlich Nudeln sein. Auch echt okay. Also, ja, ich meine... Ist halt die Frage. Ich muss halt nicht ich muss halt nicht überall Rahmsoße haben. Stimmt. Alles ist mit Rahmsoße. Sind eigentlich zu schade und wir sind in der Rahmsoße. Ja, ist auch übertrieben, aber ja. Ja, ja, aber die ganzen Schnitzelsachen war ja auch Mango hat eine Rahmsoße, halt Problem, so, weißt du? Wenn die Mutter, also die ältere Mutter, schon ein bisschen älter ist, isst die davon ungefähr ein Drittel von dem Menü. Was alles? Ja, weil es schon sau viel, so. Ja, ja. Prosecco-Cremesuppe, dann noch, Spargelmus. Kalbschnitt mit Rahmpilzsoße. Und am Ende aber noch Tiramisu dabei. Duett vom Erdbeer-Tiramisu und Erdbeer. Ich mal sagen, Tiramisu ist so ein zweischneidiges Ding, finde ich. Tiramisu ist halt so ein Party-Dessert. Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich ist Tiramisu irrsinnig plump. Wirklich plump. Ja, ist halt sau viel Mascarpone so. Ja, ich meine, ich bin eh nicht so der Dessert-Typ. Ich finde das geil, wenn ein Dessert so ein bisschen was hat, was nicht so einfach nur süß und cremig und pappig ist. So. Ja. Dann kann ich mir Dessert eigentlich auch als Geschmackserlebnis sparen. Ist halt geil, weil Fett und Zucker, natürlich so, denkt der Körper dann erstmal geil. Aber finde ich oft nicht so interessant einfach. Ja, gut, grüner Pfeffer, ja. Aber, jo. Naja. Ja, für Mutter muss reichen. Großartig. Was kostet denn das Menü? Steht keine Preise drauf. Menü komplett, also kannst du wieder Suppe und Hauptgang. Ist dann vielleicht eher für die ältere Dame gedacht, die isst nicht so viel. Ja. Wobei die hat vielleicht gern Salat gegessen. Also aber kann man sich halt 40, 50 Euro, sagen wir mal. Ja. Jo, gut. Ey, ist okay. Schweizer Preise, ne? Also, ja, klar. Also ich würde sagen, wenn ihr jetzt alle unbedingt da essen wollt und bucht, verweist mal auf unseren Podcast immer so. Einfach dabei, vielleicht ist da ja was so. Also ja, angesichts der Karte würde ich es halt echt Vorsicht walten lassen, aber... noch mehr Essensfotos. Oh, wie viele Karten die haben, wie viel die machen. Das ist doch der blanke Irrsinn. Entweder haben die 27 Köche, I doubt it, oder das kann einfach nicht, da kann nichts von so richtig geil sein, weil das ja nicht so, ich weiß nicht, ist natürlich schwer jetzt, ohne da irgendwie jemanden einen Fuß reingesetzt zu haben, um das zu sehen, aber naja, es ist genauso schlimm, wie ihr denkt, schreibt der Christian uns dazu. Und schreib was von 5 Minuten. Ja, das waren eher 40 Minuten gefühlt. Ja, kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich geil funktioniert. Hier ist auch so ein Bild von so einem Burger. Schwierig, ja. Auch so Ofenwedges irgendwie daneben geschmissen. Sieht ein bisschen aus, als wären die fertig gekauft. Der Bun auf jeden Fall. Super langweilig, bisschen zu durch. Ja. Ja. Dann noch so Süßchen in so einer Schale. Cocktailsoße. Ja, so, ach, so Cocktailsoße aus dem Eimer bestimmt. Ja, also ich will da nicht hin, so. Ja. Aber trotzdem witzig über die Karten. Genauso Karten habe ich aber gemeint. Ja, so. Genau, sowas. Also, wenn wir noch mehr von den Karten, wenn ihr da noch Ideen habt, schickt uns die einfach. Ja, gerne über Facebook, Twitter, E-Mail oder sonst irgendwie. Oder einfach also haptisch. Ja. Okay. Ja, das war unsere erste wirklich geile Kartenbesprechung. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir packen jetzt noch nicht noch ein neues Thema an. Nee, wir haben hier völlig, wir lassen euch einfach so mit den unheimlich tollen Eindrücken dieser Speisekarte. Nächste Woche wird es dann wieder etwas mehr Entertainment-orientiert, würde ich mal behaupten. Ja, ich denke, ich werde von meinem Lauf erzählen. Okay, aber ich erzähle, glaube ich, ganz viel von Horizon Zero Dawn und wir waren ja auch noch zusammen im Kino, genau. Und da sollten wir auch noch drüber reden, aber nicht heute, sondern nächste Woche. Genau, und somit verabschieden wir uns und sagen schon mal tschüss. Tschüss und bis nächste Woche und vielen Dank für Speis und Trank.